Mein Führer, Hohe Exzellenzen, meine Herren Minister, deutsche Bauern, heute flattern Fahnen und wehen Wimpel und bunte Erntegrenze über unserer weiten deutschen Heimat. Ganz Deutschland dankt in diesen Stunden in gläubiger Ehrfurcht dem allgewaltigen Schöpfer, dem ewigen Gott, der uns wieder einen reichen Erntesegen in Scheuer und Keller hat bergen lassen. Kein Haus und wohl auch kein Mensch wird sich dem feierlichen Ernst und der historischen Bedeutung dieses Tages verschließen. Der Nationalsozialismus hat aus einem jahrhundertealten Brauch des Bauern einen Gedenk- und Danktag des ganzen deutschen Volkes gemacht. Nicht ein einzelner Berufsstand steht an diesem Tage im Banne der Gewalten des ewigen Lenkers unserer Geschicke, der uns Menschen kämpfen und ringen lässt und den Ertrag unserer Scholle segnet. Heute ist es das über alle Berufe, Klassen und Schichten hinweg geeinte Volk, das mit seinem Führer und Kanzler den 1. Oktober feiert als einen Tag religiöser Weihe, der sich immer wieder besinnen auf die allgewaltigen Schöpferkräfte unseres gütigen Gottes, aber auch als einen bedeutungsvollen Tag der deutschen Zeitenwende. Der Bückeberg, ein Wahrzeichen des Wesergaues, sieht heute die gewaltigste Bauernkundgebung, die je die Welt gesehen hat. die hier versammelten 500.000 Bauern sind ein lebendiger Beweis von dem Siegeszug des Nationalsozialismus im Bauerntum. Der Bauer ist nicht mehr ein Wirtschaftszweig in der Fülle anderer Wirtschaftsstände, sondern ist die Quelle unseres völkischen Lebens und das Fundament unseres staatlichen Seins. Diese in die Tat umgesetzte Erkenntnis des nationalsozialistischen Deutschlands gestaltet unseren Erntedanktag. Achtung, Achtung, Funksprecher meldet sich in Hameln auf dem Marktplatz. Eben sind die ersten 5, 6 Wagen der Führerkolonne vorbeigefahren. Der Führer ist in Hameln wie auf der ganzen Strecke jubelnd, begeistert, begrüßt worden. In 1000 Arten, in 1000 Formen hat die Bevölkerung ihre Freude über den Anblick des Führers Ausdruck gegeben. In vielen Orten läuteten zu Ehren des Führers die Glocken. In einem anderen Ort hatte Bauernschaft und SA einen Reitertrupp zusammengestellt, der auf über 3-4 Kilometer Strecke Posten hielt. Und so wie der Führer vorbeikam, wurde ein Reiter nach dem anderen abgelöst, bis zum Schluss eine ganze Schwadron Bauern und SA-Reiter neben der Führerkolonne hergaloppierten. In einem anderen Orte hatte man die Kleinbahn, die sonst zum Früchte- oder sonstigen Transport dient, mit Grün geschmückt, die alten Leute hineingesetzt. Und als der Führer mit seinem Wagen und seinem Gefolge vorbeifuhr, da ließ der Zugführer lustigerweise das Glöcklein der Bahn läuten, bis die Kolonne wieder außer Sicht war. Und so äußerte sich die Freude in vielen, vielen Arten auf der ganzen Strecke. Jetzt hier in Hameln ein einziger brausender Aufschrei auf die Straßen. Eben ertönt die Hamelner Kunstuhr, die nur wenige Schritt von uns entfernt über unseren Häuptern klingt. Wir haben gerade Glück gehabt, und dieses Wahrzeichen von Hameln hier noch im Mikrofon zu hören. Die Kolonne ist jetzt wohl schon an der Weserbrücke angelangt. Und es wird nur noch wenige Minuten sein, und der Führer wird am Bückeberg erscheinen. Die Reichssendeleitung überträgt vom Bückeberg den großen Staatsakt zum Erntedankfest. Bückeberg. Bis zum 1. Oktober 1933 war dies der Name eines unbekannten Berges in Deutschland. Heute ein Wort, ein Begriff, den alle deutschen Volksgenossen kennen und der für immer mit der Geschichte des deutschen Bauerntums verbunden sein wird. Hier sind sie heute wieder zusammengeströmt, die Bauern und die Arbeiter, die aus den Dörfern und die aus den Städten, die braun gebrannten, kernigen Bauernburschen und die Mädchen in ihren alten Trachten. Erntedankfest. Das ganze deutsche Volk in allen Gauen des Vaterlandes dankt heute dem Allmächtigen dafür, dass er die Saat hat wachsen und reifen lassen. In allen Kirchen waren heute die Altäre geschmückt mit den Erntegaben, und die Festteilnehmer, die sich zu Hunderttausenden hier versammelt haben, haben heute früh in mehreren großen Feldgottesdiensten in der Umgebung des Bückeberges, dem Schöpfer für seine Güte gedankt. Dank gebührt aber auch unserem Führer, dass er diesen Tag des deutschen Bauern geschaffen hat und dass ihn vor allen Dingen das gesamte Volk in dieser Einmütigkeit begeht. Welche Regierung hat sich früher einmal mit den Erntedankfesten beschäftigt? Keine. Jedes Dorf feierte getreu der liberalistischen Methode sein eigenes Erntefest mit mehr oder weniger gutem Geschmack. Vor kurzem ist der Führer durch Hameln gekommen und wenn wir hier von unserem Standpunkt aus in das Wesertal blicken, das sich vor unseren Augen ausbreitet, dann sehen wir ungefähr 5 Kilometer von hier entfernt die Kirchtürme der Stadt Hameln, die eben geläutet haben. An dem letzten Teil des Anfahrtsweges hier vor dem Bückeberg bilden Spalier das 15. Reiterregiment aus Paderborn unter dem Kommando seines Regimentskommandeurs Oberst Freier von Biegeleben und Teile der 1. Abteilung des 6. Artillerieregiments aus Münster sowie das 6. Pionierbataillon aus Minden, welches in mehrtägiger, anstrengender Arbeit die Kolonnenbrücken über die Weser geschlagen hat und die wir von hier aus sehr gut erkennen können. Hier, der Bückeberg, ist besät mit Menschen. Es ist ein Ameisenhaufen, der da wimmelt. Bunt, das Braun herrscht vor. Vor allen Dingen die Trachten geben diesem heutigen Tage sein Gepräge. Trachten, Trachten. Überall, wohin das Auge schaut, sieht man nichts als Trachten. Sie geben gerade hier und vor allen Dingen jeder nationalsozialistischen Großkundgebung das eigene Bild. Die farbige, frohe Wirkung und die rechte Erntedankstimmung, die wir hier vor unseren Augen sehen und erleben, die entsteht ja erst recht mit durch die verschiedenen Trachtengruppen aus allen Teilen Deutschlands. Sie haben zu beiden Seiten des breiten Mittelweges, der von hier unten, von der Rednerkanzel hinaufführt zur Ehrentribüne, Aufstellung genommen. Aber neben diesen Trachtengruppen sind in diesem Jahre in verstärktem Maße die Landarbeiterabordnungen aus allen Teilen des Reiches erschienen. Denn die Landarbeiter haben ja mit den Bauern zusammen den größten Anteil an der Einbringung der Ernte für das Volk. Bauer und Landarbeiter stehen in jedem Jahr aufs Neue gemeinsam Schulter an Schulter in der Getreideschlacht, im Kampf um die Ernährung des deutschen Volkes aus eigener Scholle. Sie danken heute hier der nationalsozialistischen Regierung dafür, dass sie im Reichsnährstandsgesetz und im Reichserbhofgesetz die beiden Grundpfeiler der deutschen Bauernpolitik geschaffen haben. Es ist wieder das richtige Wetter für eine solche große Kundgebung. Gestern strahlte die Sonne vom blauen Himmel und es herrschte eine unerträgliche Hitze. Heute aber ist es kühl und man sieht, dass die Menschen, die sich hier versammelt haben, noch frisch sind. Und gerade jetzt, wo in wenigen Augenblicken der Führer ja hier eintreffen muss, kommt die Sonne aus den Wolken und überstrahlt dieses herrliche Bild. Der ganze große Platz, dieser breite Buckel des Bückeberges, ist umgeben von hohen Fahnenmasten. Zu Hunderten stehen diese Fahnenmasten und der Wind bläht die blutroten Fahnen. Direkt vor uns oben auf dem Gipfel des Berges ist die große Ehrentribüne errichtet, wo die Ehrengäste dieses Erntedanktages Platz genommen haben. Inzwischen sind auch die Bauernabordnungen, die heute Vormittag in Goslar vom Führer empfangen wurden, hier eingetroffen. Und zu diesen Bauernabordnungen gehören ja bekanntlich die Landesbauernführer, die jeweils alteingesessenen Erbhofbauern und die ältesten Parteigenossen unter den Landarbeitern aus allen Landesbauernschaften. Man erkennt heute diesen Bückeberg gar nicht wieder. Hier unter uns auf der Rednerkanzel, die am Fuße des Bückeberges steht, haben inzwischen sich die Standarten und die Fahnen aufgestellt. Direkt unterhalb des Rednerpultes, wo dann der Führer seine Rede halten wird, steht die SA-Standarte aus Hameln. Nur wenige Sitzplätze sind hier neben diesem Rednerpult für einige Gäste vorgesehen. Es war eine ungeheure Arbeit nötig, um diesen Festplatz wirklich festlich herzurichten. Über 1000 Arbeitsdienstmänner waren hier tätig. Und zwar vom Gau 20a Westfalen Nord. Sie haben 1800 Meter Wasserleitung gelegt, um die Hunderttausende hier mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Vom einfachen Schluck Wasser bis zum voll ausgerüsteten Lazarett ist wirklich alles tipptopp hergestellt. Der Hilfszug Bayern hat vor 2 Stunden die Menschenmassen hier mit einem billigen Mittagessen versorgt. Die Reichspost hat tausende von Metern Kabeln gelegt. Die Reichsbahn hat wieder unzählige Sonderzüge befördert. Polizei, Feldjäger, SS und SA bringen die Absperrungsmaßnahmen zur Durchführung. Unter uns steht eine Reichswehrkapelle, die bereits seit Stunden die Volksgenossen auf dem Festplatz unterhalten. Es geht von Zeit zu Zeit eine lebhafte Bewegung und Unruhe durch die Massen. Alles schaut gespannt hinunter auf die Straße, die von Hameln jetzt hierher führt. Zwischendurch hören Sie wahrscheinlich immer die Ansagen, die der Organisationsleiter oben von der Ehrentribüne aus gibt. In verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes gibt die Ernte wenig Anlass zur Freude. Aber die Einzelnen, die davon betroffen worden sind, sollen daran denken, dass die Ernährung des gesamten Volkes bis zur nächsten Ernte dank den gesetzgeberischen Maßnahmen des Führers und des Reichsernährungsministers sichergestellt ist. Und diese Tatsache sollte auch für diejenigen Volksgenossen, die in den von der Dürre betroffenen Gebieten ansässig sind, Anlass sein, auch ihrerseits das Erntefest in freudig gehobener Feststimmung zu begehen. An diesem heutigen Tage sollen sich alle zurückerinnern an die Zeit, in der Stadt und Dorf im Bruderkampf standen und Unrast selbst in die ruhigsten Dörfer des deutschen Bauertums eingezogen waren. Wieder geht eine lebhafte Bewegung durch die Massen. Wahrscheinlich ist der Führer bereits in dem letzten Dorf hier vor dem Bückeberg eingetroffen. Und ich gebe jetzt den Funkbericht weiter an den Sprecher auf der Ehrentribüne. Die Kapelle hat eben ihr Spiel beendet. Jetzt hören wir schon von Ferne die sich fortpflanzenden Heilrufe der Menge. Die Batterie feuert den ersten Schuss. Und jetzt sehen wir auch von hier aus schon die ersten Wagen der langen Autokolonne. Die Reichswehr ist hier heute auch ebenfalls zum ersten Male an diesem Reichsernte-Danktag erschienen, um dann mit ihren Vorführungen die Solidarität zwischen Reichsbauerntum und Reichswehr zu beweisen. Wunderbar kommen Sie jetzt hier das letzte Stück der Landstraße entlang. Vorne her der kleine Wagen mit der bekannten gelben Flagge, der immer anzeigt, dass gleich hinter diesem Wagen der Führer erscheinen muss. Die Heilrufe gehen jetzt über den ganzen Platz wie eine Welle. Jetzt ist der Führer hier kurz vor dem Festplatz eingetroffen und ausgestiegen. Er wird sofort die Ehrenkompanie der Reichswehr abreiten, die hier vor der Rednerkanzel Aufstellung genommen hat. Die 21 Salutschüsse werden gefeuert von der Salutbatterie des 6. Artillerieregiments in Münster. Jetzt hören Sie den Beifall. Jetzt schlägt dem Führer wieder die Liebe seines Volkes entgegen. Die Musikchors spielen einen Präsentiermarsch. Auf dem rechten Flügel der Ehrenkompanie stehen den Führer grüßend Reichswehrminister Generaloberst von Blomberg der Chef der Heeresleitung, General der Artillerie, Freiherr von Fritsch. Der Befehlshaber am Wehrkreis 4, Generalleutnant Fleck und der Kommandant von Münster, Oberst Glocke. Alle, die jetzt am Lautsprecher sitzen, grüßen ebenfalls sicher mit Heilrufen den Führer, denn sie erleben ja im Geiste diesen Erntetag, Danktag und vor allen Dingen diese herrliche Stunde mit. Man sieht, wie die Menschen mit den Taschentüchern winken und wie alles nach der Straße läuft, wo der Führer die Ehrenkompanie abschreitet. Diese Straße kreuzt sich mit dem breiten Mittelweg, der hinaufführt zur Ehrentribüne. Wirklich die Sonne aus den Wolken getreten und hat bestrahlt jetzt diesen wunderbaren Platz mit den Menschen. Es ist wieder, wie so immer, das richtige Hitlerwetter. Es hat heute Morgen noch nicht nach Sonne ausgesehen. Es fing heute früh etwas an zu regnen, aber es war gut so, denn dadurch wurde der ungeheure Staub gelöscht. Deutsches Landvolk, die größte deutsche Bauernkundgebung zur Feier des Erntedankes auf dem Bückeberg ist eröffnet. Mein Führer, am am 1. Mai dieses Jahres standen Sie auf dem Tempelhofer Feld in Berlin vor 2 Millionen schaffender Menschen aus der Stadt. Heute, am 30. September, stehen Sie vor 700.000 deutschen Bauern, die aus dem weiten Gebiete Niedersachsens und aus dem ganzen Reich hierher geeilt sind, um aus ihrem Munde Weg, Richtung und Ziel für ihr kommendes Arbeitsjahr zu vernehmen. Diese 700.000 deutsche Bauern, Menschen der Scholle und aus bestem deutschem Blut, sagen Ihnen, mein Führer, den Dank der Nation. Sie haben nach 14 Jahren Schmach und Demütigung unserem Volke seine nationale Ehre zurückgegeben. Amen. Amen. gar 14 Jahren, in denen die Novemberdemokratie, die Zeit des deutschen Volkes, mit fruchtlosen Phrasen und Debatten verbrauchte, dem deutschen Volke wieder die Möglichkeit gegeben, sich in Ehren und Anstand sein tägliches Brot zu verdienen. Diese 700.000 deutsche Bauern, mit denen sich in dieser Stunde durch die Wellen des Äthers verbunden die ganze deutsche Nation vereinigt, legt ihnen ihre Huldigung zu Füßen. Sie haben ein Reich der Bauern, Arbeiter und Soldaten wieder aufgerichtet. Wie tief, Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Wie tief dieses Reich im Herzen des ganzen Volkes befestigt und verankert ist, das konnte ihnen diese Fahrt von Goslar zum Bückeberg durch bestes deutschen Bauernland zeigen, die einem wahren Triumphzug geglichen hat. Sie, mein Führer, gaben uns unsere Ehre zurück. Sie, mein Führer, Sie, mein Führer, gaben uns wieder unser tägliches Brot. Dafür steht eine 66 Millionen Nation wie ein Kraft- und Stahlblock geeint und zusammengeschweißt hinter ihnen. Und diese 66 Millionen vereinigen sich mit uns, wenn 700.000 deutsche Bauern zur Eröffnung des deutschen Erntedankfestes die Hände erheben und rufen: Unser Reich und unser Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Dr. Goebbels sprach, hoch reckten sich die Hände zum Schwur für das Volk, für den Führer. Jetzt steht hier auf der großen Ehrentribüne der Führer, vor ihm die Frau von Reden, Frau des Landesbauernführers, Landarbeiterinnen, sie überreichen dem Führer die Krone der Ernte, gewirkt aus Ehren, Roggen, Weizen, aus Hafer und Gerste, den Früchten unseres Bodens. Zwar hat das Reich Erbhofgesetz die Sicherheit des Bodens, das Reich Leerstandsgesetz die Sicherheit des Bodenertrages zur Folge. beide gemeinsam, aber bedingen die Sicherheit des auf dem Boden lebenden Menschen und seines Arbeitsertrages. Als Folge dieser Gesetze schalteten wir bewusst die Börse als Regulator des Preises aus, weil wir es für unnötig erachteten, mit Gütern, die zur Ernährung des Volkes dienen, Spekulation zu treiben. Wir haben bei unseren Maßnahmen bewusst den Preis als das Ergebnis von Angebot und Nachfrage ausgeschaltet und so durch das Reichsnährstandsgesetz eine Marktregelung erreicht, die die Lebensmittel des deutschen Volkes vor jeder Preisspekulation sicherstellt. Damit sicherten wir auf der einen Seite dem deutschen Bauern seine Lebensmöglichkeiten und verhinderten auf der anderen Seite die Verteuerung des täglichen Brotes für den Verbraucher, den deutschen Arbeiter in Stadt und Land. Der bewusste Verzicht des deutschen Bauerntums in diesem Jahre auf eine Erhöhung des Brot- und Butterpreises hinzuwirken, kann gut und gerne auf über eine halbe Milliarde Reichsmark veranschlagt werden. Dies konnte das Bauerntum jedoch nur tun, weil die Grundgesetze der nationalsozialistischen Agrarpolitik ihm unabhängig von den Gesetzen des Marktes sein Dasein auf seiner Scholle sicherstellt. So haben wir auf dem Lebensmittelmarkt nicht mehr einen Preis, der sich nach liberalistischen Gesichtspunkten richtet, sondern einen Preis, der volkswirtschaftlichen Gerechtigkeit folgt. Das deutsche Bauerntum hat damit den uralten Gegensatz zwischen Stadt und Land überwunden und dem deutschen Arbeitertum bewiesen, dass ihm der nationalsozialistische Grundsatz Gemeinnutz geht vor Eigennutz keine leere Phrase ist, sondern tiefe sittliche Verantwortung. Mögen manche Teile des Volkes die Maßnahmen der nationalsozialistischen Agrarpolitik auch für hart ansehen, darüber jedenfalls besteht kein Zweifel, dass im vergangenen System der Demokratie, die durch die Spekulation mit Lebensmitteln an der Börse ausgelösten Härten gegenüber Bauern und hungernden Arbeitern weitaus größer gewesen sind. Der Nationalsozialismus steht nun einmal auf dem Standpunkt, dass es ein Verbrechen ist, mit Nahrungsmitteln des Volkes Hunger zu treiben. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass nur noch diejenigen Teile des deutschen Volkes heute diese Maßnahmen als hart empfinden, denen wir mit diesen Maßnahmen ihre Spekulationsgeschäfte verdorben haben. Insgesamt gesehen möge, wie ich bereits auf dem Kongress der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Nürnberg und vor wenigen Tagen im Rundfunk ausführen konnte, die Tatsache entscheidend sein, dass die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse weit über dem Durchschnittspreis des Auslandes liegen und dass dieses erreicht wurde, ohne den deutschen Verbraucher wesentlich zu belasten. Aber nicht nur preispolitisch. Auf dem Gebiet der Ernährung ist die nationalsozialistische Agrarpolitik vorwärts gekommen, sondern auch in der Bewältigung der großen, von unserem Führer befohlenen Arbeitsschlacht hat sie hervorragenden Anteil. Im vergangenen Jahre sind zweimal 100.000 Mehreinstellungen vorgenommen worden. Dazu kommen 160 bis zweimal 100.000 Landhelfer. Man kann sagen, dass die Landwirtschaft auf ihrem Gebiet die Arbeitslosigkeit weitestgehend, soweit es in ihren Möglichkeiten stand, überwunden hat. Bedenkt man, dass die Landwirtschaft mehr Menschen beschäftigt, wie Industrie und Handel zusammen, so lässt sich erkennen, von welcher volkswirtschaftlichen Bedeutung diese sichtbare Wendung innerhalb der deutschen Landwirtschaft aufgrund der nationalsozialistischen Agrarpolitik gewesen ist. Doch brauchen wir nicht nur rein landwirtschaftliche Probleme aufzugreifen, um zu beweisen, dass wir wirtschaftlich vorwärts gekommen sind. Ein Blick in die Forstwirtschaft beweist ebenso eindeutig, wie grundlegend sich hier die Dinge im letzten Jahre gewandelt haben. Während früher auf geringen Einschlag hingearbeitet wurde, damit die Preise nicht ins Uferlose absanken, gibt es jetzt keine Holzabsatzschwierigkeiten mehr und das Holz hat den Preis des Friedens erreicht. Darüber hinaus aber hat die nationalsozialistische Regierung nicht nur durch das grundlegende Gesetz gegen die Waldverwüstung frevelhafte Eingriffe in den deutschen Wald verhindert, sondern auch darüber hinaus bereits 160.000 Morgen aufgeforstet. Eine wohl nur dem Forstmann in seiner ganzen Konsequenz restlos verständliche Arbeitsleistung. Diese Fläche, die die nationalsozialistische Regierung aufforstete, entspricht etwa 35 bis 50 preußischen Förstereien, wenn man eine solche Försterei mit 2.000 bis 3.000 Morgen ansetzt. So können wir unbeschadet so mancher Verständnislosigkeit an unseren agrarpolitischen Maßnahmen dennoch nach einem Jahr nationalsozialistischer Agrarpolitik feststellen, dass wir wirtschaftliche Erfolge vorweisen können, wie sie kein Land außerhalb Deutschlands heute aufzuweisen vermag. Und damit ist nicht nur eine wirtschaftliche Besserung des deutschen Landvolkes erreicht worden, sondern, was hier viel mehr gilt, es gelang uns, in einem Jahre die Verzweiflung des deutschen Bauern abzulösen durch einen unbedingten Glauben und eine unbedingte Zuversicht an seine heutige Führung. So dürfen wir am heutigen Tage des zweiten Erntedankfestes aus ehrlichem Herzen heraus dem Manne danken, dessen Lebenswerk und Kampf die Grundlage dafür schuf, dass es heute dem deutschen Landvolk seelisch und wirtschaftlich wieder besser geht. In diesem Sinne danke ich heute als der verantwortliche deutsche Reichsbauernführer unserem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler im Namen Millionen Angehöriger des deutschen Landvolkes aus heißem und ehrlichem Herzen für alles das, was er dem deutschen Landvolk gegeben hat und fordere euch Bauern hier auf dem Bückeberg auf, mit mir einzustimmen in einem dreifachen Sieg. Heil auf unseren Führer! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Thank you.

und Führer des deutschen Volkes und Reiches mich verantwortlich fühle für Dasein und Zukunft des ganzen deutschen Volkes, so freue ich mich doch, am Erntedankfest heute Sie, meine deutschen Bauern, wieder vor mir zu sehen. Denn neben dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit haben wir eins als eine der wichtigsten Aufgaben, die vordringlich gelöst werden müssen, die Rettung und Sicherung unseres Bauerntums angesehen und bezeichnet. Die Übernahme dieser Aufgabe ist für den Nationalsozialismus deshalb etwas Selbstverständliches, weil er nicht für Doktrinen und Theorien kämpft, sondern für das deutsche Volk, weil er aber weiter in nüchterner und sachlicher Überlegung eine Zukunft unseres Volkes nicht sehen kann, wenn nicht das Fundament auf dem Bauerntum beruht. In ihm sehen wir nicht nur die Quelle der Ernährung, sondern auch der Erhaltung unseres Volkes. Wir sehen aber weiter im Bauerntum den gesunden, willensmäßigen Gegenpol gegenüber der intellektuellen Verstädterung. Dirne und Faust gehören zusammen. Weh aber, wenn in einem Volk die Stirne sich in eine schwankende, ewig selbst unsichere Geistigkeit verwandelt. Mit der kann man kaum ein Volk regieren, unter gar keinen Umständen, aber eines tragen. Wir sind nahe an die Gefahr herangekommen, dass man dank einer einseitigen Überschätzung der sogenannten geistigen Arbeit nicht nur sachlich die Beziehungen zur Handarbeit verlor, sondern endlich auch ihre ideelle Einschätzung vergaß, nicht mehr kannte, ja, am Ende sie geradezu verachtete. So wenig es nun auf die Dauer eine Diktatur des Proletariats über den Verstand gibt, so wenig gibt es eine Diktatur einer eingebildeten und verbildeten, volksfremden, geistigen Oberschicht über eine endlich nicht mehr wollende, breite Masse von handarbeitenden Menschen. Der wirkliche Geist wird niemals eingebildet sein. Nur das oberflächliche, halbe Wissen verleitet zu allen Zeiten zum Eigendünkel und zur Überheblichkeit. Wenn aber ein Staatsregiment seine Wurzeln ausschließlich in einer solchen Schicht hat, dann taugt es auf die Dauer so wenig wie eine menschliche Gesellschaft, die einseitig nach der Trommeln hört, trotz die Trommeln schlagen an. Wir Bauern haben Acht, die Landsknechte rücken an. Geh ich von Hölle reich, grüß dich manch roten Mond, in blutig heißem Streit schlag ich manch tiefe Wund. Manch Stumpen eil ich Ehre und auf mein eigen Wohl, so kann ich ruhig warten, bis mich der Teufel holt. Die Trommeln schlagen an, ihr Bauern haben Acht, die Landsknechte drücken an. Die Trommeln schlagen an, ihr Bauern.